bei starkem Frost, ritt links auf harten Gruben, mitten im Rübenacker. Zwischen den Krähen rufe ich witzelnd ein paar der Parolen. Oma, komm runter zum Beispiel. Und der Refrain: Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Wir lieben die Stürme und allzumal Satisfaction. Schreit übers Feld die Genossin, krächzen die Krähen, ein Schnee wird fallen, weiß noch als weißer. Wir brauchen nicht den vom vorigen Jahr. Und der Refrain: Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Eingehakt trennt man gut. Ich bin schon 37. Ho, ho, ho, ob Reiter nochmal. Hier haben Füchse Tollwut. Frau Wirtin sieht alles ganz schwarz, doch Heintje Popeintje baut ihr ein Schloss. Und der Refrain: Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Aus Kuba ist auch gut rum. $1 Million zahlt die Sowjetunion täglich nach Kuba. Dennoch sagt unterm Geweih die Genossin: Konterrevolutionär! Na Prost denn! Und der Refrain: Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Auch fährt man gut mit rum und auf der Welle der Freude machen Weißmacher weiser. Und auch John Lennon believes not so very in Revolution. Naja, der muss es ja ganz genau wissen. Und der Refrain: Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen. Landleute nageln tote Eulen oft an ihre Scheunen.